Ich spreche zuweilen so offenherzig, dass Dunja mich zur Besinnung rufen muss. Aber mein Gott, in was für einer Kammer er lebt? Ist er wohl schon aufgewacht? Und diese Frau, seine Wirtin, hält dies für ein Zimmer. Hören Sie, Sie sagen, er liebe es nicht, Gefühle zu äußern, sein Herz zu zeigen, so dass ich ihm vielleicht auch lästig werden könnte mit meinen Schwächen. Können Sie mir nicht sagen, Dimitri Prokofjitsch, wie ich mich ihm gegenüber verhalten soll? Wissen Sie, ich gehe ganz wie verloren umher. Fragen Sie ihn nicht zu sehr aus, wenn Sie merken, dass er das Gesicht verzieht. Besonders über seine Gesundheit fragen Sie nicht zu viel, er liebt das nicht. Ach, Dimitri Prokofjitsch, wie schwer es ist, Mutter zu sein. Hier ist die Treppe, eine schreckliche Treppe. Mama, Sie sind so bleich, beruhigen Sie sich, Liebe, sagte Dunja und schmiegte sich an sie. Er sollte glücklich sein, sie überhaupt nur zu sehen, und Sie quälen sich so, sagte sie, und ihre Augen blitzten. Warten Sie, ich sehe zuerst nach, ob er aufgewacht ist. Die Damen folgten langsam Rasumichin, der vor ihnen die Treppe hinaufeilte, und als sie im vierten Stock an der Tür der Wirtin vorbeigingen, bemerkten sie, dass die Tür zu deren Wohnung ein wenig geöffnet war und dass zwei schwarze Augen sie beide aus der Dunkelheit betrachteten. Als ihre Blicke sich kreuzten, wurde die Tür plötzlich zugeschlagen, und zwar mit einem solchen Knall, dass Pulcheria Alexandrowna vor Schreck beinahe aufgeschrien hätte. »Er ist gesund, gesund«, rief den Eintretenden Zosimow fröhlich entgegen. Zosimow war schon vor 10 Minuten gekommen und saß wie gestern in seiner Ecke auf dem Divan. Raskolnikow saß in der anderen Ecke ihm gegenüber, vollkommen angekleidet und sogar sorgfältig gewaschen und gekämmt, was schon lange nicht mehr vorgekommen war. Das Zimmer war mit einem Mal voll von Menschen, aber Nastassja konnte doch noch mit dem Besuch hineinschlüpfen, um zuzuhören. In der Tat, Raskolnikow war fast gesund, besonders im Vergleich zu gestern. Er war nur sehr blass, zerstreut und düster. Dem Aussehen nach glich er einem Verwundeten oder einem, der einen starken physischen Schmerz zu ertragen hat. Seine Augenbrauen waren zusammengezogen, die Lippen aufeinander gepresst und der Blick fieberhaft. Er sprach wenig und ungern, wie mit großer Selbstüberwindung oder als erfülle eine Pflicht, und in seinen Bewegungen verriet sich zuweilen eine gewisse Unruhe. Es fehlte bloß die Binde um den Arm oder ein Verband um einen Finger mit einem Überzug aus schwarzem Taft, um die Ähnlichkeit mit einem Verletzten zu vollenden, dessen Finger schmerzhaft eitert oder dessen Hand verletzt ist oder etwas Ähnliches.